Ja, herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Eggbeat. Heute ist Donnerstag, der 1. August, ja. 2019. Zeit vergeht. Wir sitzen im Phonodrom. Ja, es ist angenehm kühl. Es ist die 49. Ausgabe. Ja. Also kurz vorm Jubiläum, aber wir haben heute was ganz Besonderes. Wir haben heute als Thema Fruchtgummis und Gummibärchen oder wie sie offiziell heißen. Gummibonbons. Genau. Unser Tisch liegt voll. Darum gleich der Warnhinweis. Natürlich Zucker und Alkohol. Ja, genau. Wir haben nämlich auch welche mit Alkohol. Und zwar haben wir zunächst mal so Standardprodukte, Haribo und Lachgummi. Und dann habe ich aber auch noch eingekauft. Und zwar bei Zuckerbund und Lakritzla in Bamberg. Zuckerbund ist eine Firma aus Erlangen, haben wir auch alles verlinkt. Und die arbeiten zusammen mit einem Bamberger Laden, der Lakritzla heißt. Warum das so ist, kann ich nachher noch erzählen. Warum es in Bamberg einen Laden gibt, der Lakritz verkauft, hat historische Gründe. Mhm. Ich kann es dir sofort erzählen. Denn Bamberg ist der einzige Standort in Deutschland, wo man noch Süßholz herstellt. Mhm. Süßholz war ursprünglich der Ausgangsstoff für Lakritz. Jetzt macht man Lakritz, erstellt man künstlich und nicht mehr aus Süßholz, weil das zu aufwendig ist. Aber in Bamberg, da hat man an der Süßholzproduktion festgehalten. Es wird also immer noch Süßholz angebaut, auch verkauft. Und wir haben auch hier sogar ein Produkt mit Süßholz drin. Mhm. Ja, also da ist original. Ganz original, ja. Und Süßholz ist natürlich ein wunderbarer Zuckerersatz, weil das eben dann man kann da süße Sachen machen, die keinen Zucker enthalten. Genau. Aber das ist schon schön. Und wie gesagt, haben wir auch hier, habe ich extra gekauft, weil das halt so ein Produkt ist, was typisch aus Bamberg ist. Und die verkaufen auch Flugmodus? Ja. Okay. Und die verkaufen auch alkoholische Gummibonbons. Mhm. Und da habe ich eine kleine Auswahl mitgebracht. Ja, das ist nicht von denen selbst hergestellt. Die anderen sind eben von Zuckerbund hergestellt. Und zwar auch mit Fruchtsaft und so, also wie sich das gehört. Und dann habe ich eben noch diese alkoholischen, die wirklich, deshalb muss man warnen, die enthalten 11% Alkohol. Wow. Und das ist natürlich, wenn man davon jetzt so eine ganze Packung isst, da fühlt man sich schon so ein bisschen betrunken. Darum essen wir ja heute auch nur einzelne von diesen ganzen Gummibonbons und um halt da ein bisschen drauf zu achten. Ich glaube aber trotzdem, genug Zucker werden wir heute zu uns nehmen. Ja, haben wir auch hier. Bisschen Zuckerschock. Deshalb kriegen. Deshalb, also Vorsicht auch mit solchen Sachen. Also sollte man jetzt auch nicht zu viel von essen. Und es ist eben auch nicht gut für die Zähne. Und wie das halt immer so ist bei Zucker. Da müssen wir jetzt nicht groß erläutern, was alles schlimm an Zucker ist. Das haben wir, glaube ich, sogar schon mal gemacht. Ja. Also von daher muss das jetzt nicht so sein. Achso, der Name vom Laden Lakritzla, Zuckerbund Lakritzla. Lakritzla ist ein Diminutiv, also eigentlich Lakritzlein. Ja, ist aber dieser Bezug auf die auf Franken, wo das ja auch herkommt. Mhm. Vielleicht ganz kurz, was sind Gummibonbons definitionsmäßig? Naja, da wird Fruchtsaft oder Aromen natürlich eingekocht, zusammen mit Gelatine. Genau. Und dadurch wird das Ganze halt dann so gummiartig. Genau. Und ja, da kommt sehr viel Zucker natürlich auch rein. Kann man auch zu Hause selber machen mit Gelierzucker oder so oder auch richtig mit diesen Gelatineplatten. Und ja, dann kommt das in so eine Form, dass das halt so eine bestimmte, also dass das halt irgendwie auch schön aussieht. Und das ist natürlich hier oft hier so eine Bärenform. Mhm. Und ja, ich glaube, das war Haribo, die dies mit der Bärenform begonnen haben. Genau, auch in Deutschland wurden die Gummibärchen erfunden, 1922. Ja, du warst das schon. Genau. Okay. Aber hast du das nicht in die Shownotes eingefangen? Nee, noch nicht, muss ich gleich machen. Das ist nämlich von dem, wie heißt denn, der Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie e.V. Ah. Da gibt es einen ganz schönen Link zur Geschichte, wo man das auch mal alles nachlesen kann, wie das Ganze ist. Genau. Wurden quasi, ist ein großer Exportboom gewesen in den 80ern, in den USA. Jopier-Produkt. Und dann. Ja, in vielen, also klar, der Marktführer ist, glaube ich, nach wie vor die Firma Haribo. Mit, glaube ich, in Deutschland weit über 50% Marktanteil. Die verkaufen, glaube ich, in Großbritannien auch sehr viel. Ich habe bei der ganzen Auseinandersetzung mit dem Brexit gelesen, dass das ein Problem haben, weil, also natürlich essen sie in Großbritannien gerne Weingummis. Man sagt ja auch, das ist so ein englisches Produkt irgendwie. Aber die englischen Weingummis, die in Großbritannien eben, weil sie auch so besonders englisch sind oder britisch, dort auch gerne verzehrt werden, kommen alle aus der EU, insbesondere aus Deutschland. Ja. Eben von Haribo. Und Haribo ja extra irgendwie für den Buckingham Palace extra Vorräte verschickt. Darüber war berichtet worden. Für den Fall eines Brexit-Engpasses und der wird ja wohl auch kommen Ende Oktober, da müssen wir mal wieder neue schicken. Ja, weißt du, für was Haribo steht? Ja, ich glaube Harry Riegel oder Hans Riegel Bonn. Genau. Mittlerweile haben sie den Hauptsitz verlegt in die Gemeinde Grafschaft und die befindet sich in welchem Bundesland? Wenn du mich jetzt fragst, soll ich einfach mal Rheinland-Pfalz. Natürlich. Selbstverständlich. Also kommt. Seid nicht so weit weg vom Bahn. Genau. Kommt jetzt quasi das ganze gute Zeug mit dem Firmenhauptsitz aus Rheinland-Pfalz. Also ist auch mittlerweile ein Pfälzer Produkt. Natürlich haben die ganz viele Produktionsstätten überhaupt auf der ganzen Welt. Aber wie gesagt, auch natürlich da mit der Zentrale in Rheinland-Pfalz auch sehr interessant. Ich wollte schon mal hinfahren zum Betrachten. Ja auch Fabrikverkauf. Fabrikverkauf und alles, genau, aber ich habe es noch nicht geschafft. Wollen wir mit Haribo anfangen, wenn wir schon gerade erwähnt? Genau, wenn wir hier erwähnt sind, wir sind noch nicht gesponsert, wir haben alles selbst gekauft. Wir haben heute, glaube ich, genau 3 verschiedene Hersteller an Bord. Mach's mal, vorsichtshalber mal alle mal Haribo. Dann nehmen 2 von der Firma Stork und halt dann die Firma aus Bamberg. So ist Zucker, genau, Zuckerbund. Und die Firma, wie heißt sie? Ben Lea aus Markt Schwaben, die diese alkoholischen herstellen, die sie komischerweise Be Dizzy nennen. Also ich glaube, wenn man davon einige gegessen hat, ist man auch Dizzy. Dizzy, genau. Um es mit Harald Junke zu sagen, was Glück ist, wie war das noch? Keine Termine, bleibt dann sitzen. Genau. Kann sich hier einstellen. Aber wir propagieren hier nicht Alkohol, bitte Vorsicht. Genau. Gut, dann fangen wir mit Haribo an. Wir haben uns mal ein bisschen an den nicht so üblichen Sorten uns mal rangetastet. Und zwar haben wir einmal die Haribo Sommeredition von Goldbeeren. Die sind quasi etwas exotischer, sind also exotische Früchte dabei. Papaya, Pfirsich, Wassermelone, Mango, Limette und Kirschen. Und genau, die haben wir auch mal uns besorgt. Und die gibt es halt in diesen verschiedenen, genau. Probieren wir mal. Und das ist natürlich die Frage, welche Farbe? Ja, ich bin, bei mir ist die Farbe ganz klar. Welche Farbe? Ich bin ja so ein Typ Rot. bei den Klassikern. Ja, aber hier ist ja jetzt diese besonders. Ja, es könnte sein, dass. Welches denn Mango? Mango, das weiß ich eben nicht. Es könnte irgendwas Orangiges sein. Aber es könnte auch Pfirsich sein. Oder Papaya. Das weiß ich halt eben nicht. Ich esse ja gerne die Weißen. Ja, die gibt es aber hier nicht. In der Standard, aber das sind keine Weißen. Genau. Tja, gucken wir mal. Füll doch mal ein paar aus, dann können wir mal. Genau, mach mal, so einen weißen Deckel, dann kann man mich ein paar ausstellen. Oder halt, nicht so, ist besser? Ich glaube, die Seite ist schöner, die ist sauberer. So. Ah, na, ich fange mal mit der grünen an. Okay, ich nehme eine rote. Gibt es auch so eine Liga, ne? Sehr fest. Fest. Ich glaube auch, weil die schon ein bisschen liegen. Könnte ich auch sein. Ich habe jetzt vom Geschmack her, glaube ich, die Kirsche erwischt. Sind die Sorten da irgendwo drauf? Ja, steht so ein bisschen die Zusammensetzung drin. Das ist ja meistens auch aus verschiedenen anderen Fruchtsäften kreiert man quasi eine. Also ich hatte die grüne und jetzt tatsächlich eine grüne Grapefruit, weil ich schon dachte, es schmeckt ein bisschen nach Grapefruit. Das muss das sein. Ja, schmeckt Grapefruit an. Meinst du, es könnte auch eine Limette sein, oder? Oder eine Limette. Ja, könnte eine Limette auch. Stimmt. Aber hat so einen leichten Bitter-Touch. Ja, wäre eher für Limette, oder? Ja, und Limette. Doch, das ist dann eine Limette. Doch, das ist eine Limette. Weil von den Ja, hast du recht, Zutaten- das ist eine Limette. Aber es ist leicht bitter. Ist natürlich auch dabei hier Karotte, Rettich, Paprika, Hibiskus, schwarze Johannisbeere, Tomate. Ich nehme mal so also die kreieren quasi natürlich aus diesen Fruchtaromen quasi dann diese Anführungszeichen exotischen Aromen. Das ist natürlich jetzt nicht, dass es echte Fruchtgummis sind, die wirklich aus der Frucht bestehen, sondern das ist halt so eine Zusammensetzung, die das Ganze so darstellt. Ich probiere mal so eine Art Lila, ne? Die gelbe schmeckt irgendwie ein bisschen nach, tatsächlich nach Papaya. Das ist Papaya. Ich glaube, die Lila ist eine Papaya. Doch, probier mal die hier. Dann probier mal eine gelbe. Ich hole mal eine gelbe. Das ist Mango. Aber jedenfalls sehr exotisch. Ich würde sagen, gelb ist Mango. So? Mango, ja. Mango. Das könnte eher Papaya sein. Das. Du hast recht. Also gelb ist Mango. Und dieser ist Papaya. Problem ist, es gibt ja verschiedene Orangetöne. Gell? Hier so ein helleres Orange, hier ein dunkleres Orange, dann ein Rot. Und dann wirklich dieses Lila, ne? Das ist ja nicht ganz so einfach auseinanderzuhalten. Aber es ist Papaya, würde ich sagen. Das ist Niederne. Das ist ungewöhnlich. Aber finde ich gut. Ich meine, die sind so sehr fruchtintensiv. Also eine Orange. Dann kann ich einfach was trinken. Ja, zwischen was trinken, ganz gut. Das kann ich gar nicht einordnen. Ich schmecke fruchtig. Sehr fruchtig, aber. Also nicht richtig definierbar, ne? Das finde ich nicht schwierig da zu unterscheiden. Also generell ist der Eindruck sehr fruchtig, das ist auch sehr, sehr schön. Aber jetzt wirklich zu schmecken, welche Frucht das wirklich im Einzelnen ist, ist sehr schwierig. Bisher war es möglich, aber bei der Orangen bin ich echt überfragt. Ja, vielleicht Pfirsich. Ja, Pfirsich ist eine exotische Frucht. Aber ist oh, die ist hier drauf, ja. Zumindest sieht man das Bild an der Pfirsich. Das könnte Pfirsich sein. Doch, es ist Pfirsich. Je mehr ich darüber nachdenke, ist es Pfirsich. Ja, ganz klar. Ja, ist schön. Genau. Gefällt mir. Also, ich finde auch ganz gut, dass die so ein bisschen hier nicht ganz so labbrig weiß sind. Aber das mag daran liegen, dass sie schon ein bisschen liegen. Genau. Wollen wir weitermachen? Ja. Die nächste Variante, die wir haben, ist eine Fruchtilicious quasi. Die Sorte von Haribo. 30% weniger Zucker bei vollem Geschmack. Und abgebildet auf der Packung ist quasi eine, ja, ich würde sagen, eine rote ist eine Erdbeere, dann ist ein grüner Apfel und das gelbe könnte, glaube ich, eine Zitrone sein. Vielleicht mal ins nächste Deckelchen, dann können wir die mit drauf machen. Ja. Dann schütte ich wieder ein paar aus. Und guck mal, wie der. Ja, die sehen aus wie Obst. Genau, die sehen aus wie Obst. Ja, kann man also hier schon mal erkennen, das ist ja eindeutig irgendwie so eine Himbeere, würde ich sagen. Dann ja. Ist noch Himbeere, ich probiere mal. Genau, also hier ist auch drin der Apfel, Himbeere, Orange, Erdbeere, Zitrone, Ananas. Und dann wieder natürlich auch diverse diverse andere Sachen wie Paprika, Hibiskus, schwarze Johannisbeere, Tomate. Überzugmittel ist Bienenwachs, weiß und gelb. Mhm. Kaubaumwachs. Und Wertzuckersirup und so weiter. Das ist, wir gucken mal, wie viel Zucker hier drin ist. Hier ist drin pro 100 Gramm 34 Gramm. Jetzt gucke ich mal auf den normalen. Also wenn es 30% weniger sind, können wir es ja jetzt ausrechnen. Hier sind pro 100 Gramm drin 46 Gramm Zucker. Genau, schon also lecker. 12 Gramm weniger Zucker. Das mit dem Bienenwachsüberzug ist natürlich wahrscheinlich daran, dass damit die nicht zusammenkleben. Ja, und schön. Plus, dass sie so schön glänzend sind. Das macht man natürlich da. Mhm. Ja. Ich probiere jetzt auch mal. Apfel ist auch sehr lecker. Also von der Süße vermisst man das definitiv nicht. Die sind definitiv fruchtiger, finde ich, als die Sommeredition. Also auch saftiger im Geschmack. Die Zitrone ist jetzt nicht sehr zitronisch. Man merkt so ein bisschen Ansätze von Zitrone, aber dennoch sehr süß. Der Apfel ist sehr apfelig. Ja, ich probiere mal den grünen Apfel. Sehr apfelig, finde ich. Ja, sind auch eben die ist ja sogar Fruchtsaft drin. Und dann sehe ich auch noch Rettich, Spirulina. Ja, zum Stabilisieren und zum Färben und so weiter. Ja, das ist natürlich diese. Hibiskus. Ja, für die Farbe, klar. Tomate. Ja, Glukosesirup, Zuckerdextrin, Wasser, Gelatine, Feuchthaltemittel, Salmitsirup. Da ist so viel Verschiedenes drin. Also bei denen, die ich jetzt hier lose eingekauft habe, haben wir natürlich jetzt nicht die Beschreibung. Ja. Obwohl die das, also hier in dem Prospekt ist es, glaube ich, nicht drin. Müsste man mal auf die Seite gucken. Die haben ja auch eine Webseite, die ich verlinkt habe. In den Laden, wenn ich da war, sind sehr viele Kinder gekommen und die haben alle ein Produkt gekauft, was du hier siehst. Schreib das mal, was dann? Das linke? Das du sollst beschreiben, hier. Achso, das da. Ah, das sieht aus wie eine Pizza. Genau. Und zwar sieht es aus, als ob da verschiedene Fruchtgummiarten drauf sind. Genau, die haben so eine Pizza nachgebildet mit den Fruchtgummiarten. Und das war irgendwie, also mehrere Kinder kamen und kauften sich solche Pizzen. Sehr, auf oben gibt es auch eine Variante Sushi. Das haben wir nicht gekauft. Aber das sah schön aus. Ich habe auch direkt gezögert, aber da habe ich gedacht, naja, das passt jetzt nicht, da müssen wir da so eine Pizza auseinander pflücken. Aber das ist schön gemacht und das kam eben gut an. Also da kamen extra Kinder, die das gekauft haben. Wahrscheinlich haben sie von den Eltern Geld bekommen zum Mittagessen. Genau, und haben sich eine Pizza geleistet. Da braucht man nicht zu lügen. Ja, schön. Sollen wir denn mal kommen jetzt hier zu den lose Eingekauften? Ja, gerne. Dann würde ich sagen, beginnen wir doch auch hier mal mit Standard. Also zum Beispiel hier Gummibärchen mit Waldmeister-Geschmack. Okay. Sind etwas größer als die Haribo-Gummibärchen. Ja. Ich würde sagen, dreimal so groß, also im Volumina. Ist auch ein echter Bär nochmal abgebildet. Sind etwas durchsichtiger, also das Grün ist nicht sehr intensiv, das ist eher so ein leichtes Grün. Stimmt. Sehr weich. Ja. Ganz typischer Waldmeistergeschmack kommt durch. Ich finde Waldmeister ist sehr gut, weil das so ein bisschen diese Süße übertüncht. Genau. Du hast halt diesen kräutrigen Waldmeistergeschmack und hast nicht so dieses Süße im Vordergrund. Das ja, finde ich auch. Kommt sehr gut. Sehr, sehr angenehm. Sehr angenehm im Geschmack, finde ich. Jetzt gucken wir mal, ob ich da die Ingredienzien. Ich habe jetzt auch gerade auf der Homepage geguckt, leider nicht. Die schreiben also hier. An der Auslage steht es vorne dran. Da müssen sie Habe ich da auch fotografiert. Moment, vielleicht kann ich da noch. Ich meine, dass ich da fotografiert habe. Vielleicht kann man dann das eine oder andere. Oh nee, habe ich leider nicht. Ja, weil ich dann gleichzeitig mit der Verkäuferin da verhandeln musste. Das war dann nicht so einfach. Also kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber also steht dran und sie legen auch Wert darauf, dass sie das eben da auch, dass sie auch so biologische Sachen haben und so, das sehen wir ja gleich noch. Ich habe ja dann hier noch so ein paar Sondereditionen, vegetarisch und zuckerfrei und so. Naja, also wie gesagt, das machen die alle. Und man wird da sehr nett bedient. Man kann halt sich selber das zusammenstellen. Man muss, glaube ich, mindestens 100 Gramm kaufen und von einer Sorte immer mindestens 50 Gramm sein. Okay. Weil sie sagen, sonst ist das alles so schwierig mit dem Abwiegen und man muss ja immer, dann müssen ja immer Ganze sein und gerundet und so. Und ja. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten über. Klar, gerne. Noch einmal, das sind so Doppeldinger. Wir haben ja dann auch Fotos bei Instagram. Da ist eins aus Cranberry und eins aus Johannisbeere. Mhm. Die sind, da sagte sie, da kann man einzeln essen, also auseinandernehmen oder zusammen essen. Das würde auch zusammen passen geschmacklich. Mhm. Gucken wir mal. Genau, von der Form her sind es quasi zwei Bärchen, die sich die Pfote geben. Mhm. So symbolisch. Eins ist wirklich sehr dunkles Rot, das andere ist ein sehr helles Rot. Hast du die zusammengegessen? Ich esse die jetzt im Einzelnen. Mhm. Auch sehr weich. Von der Größe her würde ich sagen, ein bisschen größer als ein Standard-Grünbär. Mhm. Das Dunkle ist schon mal sehr lecker. Sehr intensiv. Ja. Ja. Cranberry oder was? Oder was ist das? Das eine ist Cranberry, das andere ist Johannisbeer. Ich würde sagen, das Dunkle ist Johannisbeer, das hellere ist Cranberry. Aber es schmeckt auch ganz gut zusammen. Mhm. Stimmt. Einzeln schmeckt man wirklich auch den Unterschied. Das Johannisbeere ist etwas intensiver im Geschmack, das Cranberry etwas dezenter. Mhm. Aber ist beides sehr lecker. Mhm. Ich glaube, das passt ganz gut. Ja. Okay. Dann können wir jetzt zu den Besonderen kommen. Mhm. Ich habe einmal eine englische Mischung genommen. Mhm. Die ist zuckerfrei. Also das ist, ja. Die sehen eigentlich auch nicht so schön aus. Ja, merkt es gleich so von der Farbe her, sind die sehr matt. Ich nehme jetzt mal von jedem mal eins. Ist das dunkle Lakritz? Nee, ich glaube nicht. Okay, gut. Ich glaube nicht. Also müsste alles, das müsste drauf, die waren extra. Die haben extra da eine Lakritz-Abteilung. Also würde mich jetzt wundern, wenn da zwischendurch Lakritz ist. Steht ja auch Wine drauf. Mhm. Genau, also es sind erstmal sehr matt von der Farbe her, es sind auch etwas fester vom Anfassen her. Auf dem einen steht bei mir drauf Cider, Rum, Wodka, Rum, habe ich quasi. Das helle steht Cider drauf. Alkoholfrei. Genau, und es sind etwas sehr fest, sind nicht so, ja doch, sind auch bewachsen, die sind auch sehr wachsig. Mhm. Probiere ich mal das sehr dunkle, schwarze, wo oben drauf steht. Gesagt, sehr fest. Ja, fest. Muss man richtig kauen. Man merkt auch, dass sie zuckerfrei sind. Mhm. Nicht süß. Aber es ist angenehm. Angenehm, ja. Doch. Und das Gin-Ding schmeckt gut. Mhm. Das ist zwar kein Gin, aber ein bisschen zitronig. Mhm. Ja, mal essen. Die sehen so am meisten hausgemacht aus. Von der Form her sind nicht ganz so perfekt. Mhm. Und auch der Aufdruck ist oben so ein bisschen verrutscht, mal ein Buchstabe nicht richtig zu sehen. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja. Und dann haben wir noch eine andere Sonderedition. Mhm. Das sind diese Schweinchen. Die Schweinchen sind vegetarisch. Also es sind dunklere und hellere. Ob die geschmacklich unterschiedlich sind, weiß ich nicht. Können wir ausprobieren. Und die enthalten, nicht nur sind sie vegetarisch, sondern sie enthalten auch noch Süßholz. Okay, also sind die noch Süßholz. Also ja. Form sehr groß. Ich würde sagen, dicken Daumen, zweitige Daumen. Und da ist ein Schwein zu sehen, also ein rosa. Und das Heck von dem Schwein, der Hintern, ist schwarz. Mhm. Und ein bisschen, ja, so ein bisschen, da ist so ein Übergang zu sehen. Plus nicht ganz so hell und transparent, so ein bisschen matt. Mhm. Und vom Anfassen her sind sie etwas fester. Mhm. Das Schwarze ist das Süßholz. Mhm. Merkt man schon. Mhm. Von der Konsistenz her sind sie ein bisschen cremiger. Mhm. Ja. Mhm. Ja, sind halt vegetarisch, das heißt, es ist keine Gelatine drin. Da musste man natürlich jetzt anders, ich weiß nicht genau, wie das dann geht. Ja, mit Stärke, genau, mit Stärke kann man auch so einen Effekt erzielen. wie bei der Gelatine. Mhm. Und es hat ein bisschen andere Konsistenz. Und Süßholz ist sehr lecker. Mhm. So. Auch in Kombination ist das richtig gut. Finde ich wunderbar. Und dadurch, dass es halt mit Süßholz ist, ist auch wieder nicht so viel Zucker drin. Mhm. Also es ist eigentlich eine sehr gesunde Variante. Mhm. Und es ist halt eben vegetarisch. Also wer jetzt sagt, ich will Gelatine, das muss man bei der Gelegenheit mal erzählen, entsteht ja, indem man halt Knochen auskocht. Genau, richtig. Das sind ja diese Knorpel an den Knochen, die dieses Kollagen enthalten. Das Kollagen ist die Basis für die Gelatine. Es wird ausgekocht, dann eben in so Scheiben trocknen gelassen. Und dann kann man es dann anschließend wieder in Wasser auflösen und dann kommt da so eine klebrige Masse raus, die dann hinterher auch fest wird. Genau. Man sagt auch, dass die Gelatine in der Regel von diesen Gummibonbons in der Regel von Schweinen hier in Deutschland stößt. Es gibt natürlich auch welche, die Rind nehmen oder auch Fischgelatine gibt es auch. Mhm. Aber übrigens kommt es zu den Schweinen, das ist doch am billigsten. Genau, am billigsten. Und deshalb ist das hier ganz witzig, dass sie halt vegetarische machen. Genau, die als Schweinchen. Die als Schweinchen daherkommen. Ne? Genau, es gibt ja auch Hersteller, die machen explizit nur vegetarische Gummibonbons. Das ist zum Beispiel die Firma Katjes. Mhm. Die macht schon seit sehr, sehr langer Zeit explizit nur vegetarische Gummis. Bei anderen steht es halt dann meistens drauf oder halt nicht drauf, ob die halt vegetarisch oder vegan sind. Da gibt es ja die verschiedensten Variationen. Mhm. Ja. Gut, dann habe ich noch was Besonderes dabei, nämlich die extra sauren. Und zwar habe ich gefragt, welches denn die sauersten sind, weil sie so verschiedene, sie hatten so eine, auf der einen Seite sind die alle nebeneinander, da steht dann irgendwie sauer, extra sauer, ultra sauer und so. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, ich soll die wie sagte sie, die Schraubenschlüssel nehmen. Mhm. Und ja, genau. Ich soll die Schraubenschlüssel nehmen, genau. Und nimm. Genau, also von der Form her ist es so, der Schraubenschlüssel ist wohl, ich weiß nicht, ist der Griff hinten rot und quasi dann die Stange, wo der Schraubenschlüssel dran ist, ist dann grün und die ist überzogen mit irgend so ein Zucker, würde ich sagen. Ja, ich glaube, das ist irgend sowas Saures. Nochmal was Saures. Das ist nochmal irgendwie vielleicht so Brausepulver oder so. Also sind schon sehr sauer. Und sind auch sehr matt. Sind also auch nicht sehr durchsichtig wie die Haribo Gummibärchen zum Beispiel. Ich probiere jetzt auch mal eins. Vorsicht, dran geleckt. Erstmal geleckt. Ja, doch, das ist auch so ein saurer Zucker, würde ich sagen. Ja. Reinbeißen. Oh, sehr fest. Boah. Und ist sauer. Mhm. Kann man wohl sagen. Ja, Sommer vielleicht ganz erfrischend. Aber. Oh ja. Sehr sauer. Ich habe mir gedacht, dich als Riesling-Kind kannst nicht schocken und dann mache ich dir eine Freude. Mhm. Wir haben ja heute auch die restlichen Saure, wir hätten noch viel, viel mehr Saure weggelassen, weil wir hatten insgesamt vorhin 17 verschiedene Sorten. Ich habe gesagt, das schaffen wir wirklich nicht. Ja. Wir probieren mal ein bisschen ein buntes Potpourri mal zusammenzustellen, um da ein bisschen Varianz auch reinzukriegen, weil ich glaube, sonst mit 17 verschiedenen Sorten da. Ja, das wäre zu viel. Wär zu viel gewesen. Wir haben ja jetzt noch. Hier zwei. Lachgummi, das würde ich auch als nächstes nehmen und sozusagen als Höhepunkt und Abschluss dann unsere alkoholischen, denn vielleicht sind wir danach nicht mehr zurechnungsfähig. Genau. Ja, von Storck gibt es die Firma nimmt zwei. Lachgummis ist quasi die Sorte, die ich jetzt habe, ist quasi der Klassiker dieser Lachgummis. Hier steht auch drauf, Fruchtgummi mit Vitaminen. Mhm. Also so ein bisschen auch was, Gesundes quasi vermarkten. Ich glaube, auch in der Werbung wird es so ein bisschen als die gesündere Haribo-Alternative vermarktet. Mhm. Wegen weniger Zucker, oder? Naja, du, ich sag's dir. Zucker ist 52,1 Gramm auf pro 100 Gramm. Mhm. Also, die Hälfte Zucker. Die Hälfte, also hier steht nämlich da 58% Zucker. Also ist schon heftig. Naja, es gibt ja verschiedene Sorten. Ich schütte auch mal hier mal aus. Mhm. Die sehen dann so aus, sie sehen aus wie Früchtchen. Ähnlich, eigentlich. Hm? Ähnlich wie die anderen Früchte. Ähnlich wie die Früchte, genau. Die probieren so ein bisschen hier so auf Frucht gesund auszusehen, dass man jetzt quasi Vitamine zum Naschen hier hat. Ja, also, ich nehme mal eine Zitrone. ist so ein bisschen, ja, glaube ich, so ein Augenwischerei. Ich nehme aus einer Orangenscheibe. Sehr glänzend. Mhm. Aber dennoch sehr fest. Also sie sind nicht sehr soft. Die sind im Mund her. Ja. Also sie biegen sich sehr soft, aber vom Biss. Geschmacklich interessant. Mhm, finde ich auch. Geschmacklich sind sie lecker. Mhm. Immer so ein grünes. Was ein Blatt darstellen soll, was auch immer für ein Blatt das sein soll. Mhm. Mhm. Ja, lecker. Fruchtsaft, Konsumat aus Traube, Holunder, Zitrone, schwarze Karotte, Kummerauszug, Vitamin B6, Vitamin B12, Überzugmittel ist Karnaubwachs, Bienenwachs, weiß und gelb. Genau. Hier steht auch nicht drauf, was welche Frucht sein soll. So ein bisschen auf der Packung kann man vielleicht sehen, dass das gelbe Zitrone ist, das orange ist halt eine Orange. Das rote könnte Kirsche sein. Kirsche, würde ich auch sagen. Und hinten dran sind so grüne Blätter, die so ein bisschen nach der Zitrone. Ja, ich glaube, das. Naja, Zitrone gibt es ja extra. Das ist vielleicht Limette, vielleicht Limette oder ja, ich weiß auch nicht. Das sieht man nicht so richtig, was das sein soll im Einzelnen. Hm. Genau. Da steht es noch drauf mit Fruchtsaft und Vitaminen. Aber von der Konsistenz fand ich jetzt wirklich die Haribo-Früchte besser. Ja? Auch wenn das hier, also geschmacklich sind die gut. Mhm. Aber von der Konsistenz her, also wenn man so ein bisschen drauf kaut. Ja, die sind also im Anfassen sind sehr weich. Hart. Sehr, sehr weich. Aber beim Draufkauen merkt man dieses Kollagen eben dann wieder. Im Mund sind die gefühlt auch mehr. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Aber geschmacklich finde ich anspruchsvoller besser. Die sind besser. Ja, geschmacklich sind die, fallen die mir besser bei, als Haribo. Nur von der Konsistenz her fand ich die Haribo-Früchte besser. Jetzt bin ich mal gespannt, weil auch von denen gibt es ein anderes Produkt. Die heißen Lachgummi Softies. Mhm. Mit, steht da Fruchtmus, saftig und gefüllt. Also auf dem Bild sieht man quasi so eine Art Gelee-artige Füllung. Da bin ich gespannt. Da bin ich mal gespannt, wie die sind. Oh, die sind etwas größer. Früchte. Bedeutend größer. Aber zum Beispiel sind die Früchte nicht einfarbig. Die gehen so, das sind so Übergang. Genau, ich glaube, durch diesen flüssigen Kern, glaube ich, macht es den Eindruck. Immer hier so eine Erdbeere. Nein, deutlich eine Erdbeere. Ist auch wieder so ein Blatt. Auch hier bedeutend größer als vorher. Also, die sind größere Stückchen. Auch transparent und hell. Mmh. Mmh. Lecker. Mmh. Tolle Konsistenz. Ja, innen drin so eine Art flüssiger Kern, der nicht ganz flüssig ist. Das schmeckt richtig nach Erdbeeren. Ich kann ihn nicht rausdrücken, also der ist schon irgendwie fest, aber man sieht, wenn man jetzt aufgebissen hat, sieht man, dass quasi außen so eine Art Hülle ist und innen drin nochmal so ein softer Kern. Also die Erdbeere schmeckt richtig nach Erdbeeren, richtig so Erdbeersaft drin. Mhm. Irgendwie denkt, da ist noch so ein, ja, vielleicht sogar Erdbeermarmelade, sowas in der Art. Mhm. Oh ja, durch die. Mhm. Das Grüne ist ein grüner Apfel, das merkt man jetzt im Geschmack ganz intensiv. Ja. Mhm. Auch lecker. Und jetzt mal das Rote. Ah, die Softies sind richtig gut. Mhm. Oh, ganz interessantes Konzept. Mhm. Sehr angenehmer Geschmack. Guck mal, wie groß der Zuckeranteil ist. Auch wieder wahrscheinlich, ja. Ja, hier noch mehr Zucker. 55,1 Gramm versus 52,1 Gramm, also 3 Gramm mehr Zucker. Was natürlich echt extrem ist. Mhm. Ja. So eine Packung 225 Gramm erhält 11 Portionen. Mhm. Genau. Auch hergestellt hier in Berlin. Mhm. August Storr KG, Waldstraße 27 in 13403 Berlin. Die anderen auch. Was sind denn die denn hergestellt? Mhm. Mandarine ist auch klasse. Ja, auch hier in Berlin. Super. Das sind jetzt meine Favoriten. Also sind wirklich gut. Lachgummi Softies. Mhm. Trotz des hohen Zuckeranteils. Mhm. Da muss man halt wissen. Klar, darum ist man bloß mal vereinzelte davon. Ja. Mhm. Lecker. Ich finde, die Packung riecht auch. Man riecht nach diesem Bienenwachs auch so ein bisschen, diese Packung. Stimmt, das riecht nach Bienenwachs. durch diese, dass die halt schon glänzend sind, gell? Mhm. Ja, das waren so quasi die zwei Standardprodukte. Ich wollte noch was mit, von Katjes mitbringen. Ich wollte nochmal Potsdam-Babelsberg zur Katjes Fabrik fahren. Da ein bisschen was kaufen, aber habe es nicht geschafft und habe auch jetzt im Supermarkt kein Katjes gekauft. Und darum jetzt quasi nur Stork und Haribo quasi von den Klassikern. Der dritte ist, wie gesagt, Katjes im Bunde und dann, glaube ich, kommt, was haben wir noch? Haribo, Katjes, Stork und da gibt es noch einen weiteren Vertreter der ganzen Riege. Trolli, genau, so heißen die. Kenne ich gar nicht. Kennst du nicht, Trolli? Nee. Die sind, ja. Katjes kommt auch aus NRW. Mhm. Und Trolli kommt aus Fürth. Also in Mittelfranken. Mhm. Aus Bayern. Ja. Das sind die Hersteller. Ja. Genau. Stock, okay. Wo kommt denn die her? Ist die aus Berlin wirklich? Ich weiß gar nicht, woher Stark eigentlich kommt, aber da fragen wir gleich mal die Wikipedia, die kann das bestimmt beantworten. August Stark, ja, mit Berlin. Sicher, genau, sogar in Berlin. Genau, das Hauptwerk steht in Halle, Westfalen. Weitere Werke befinden sich in Ohrdruf, Thüringen und Berlin. Mhm. Ohrdruf kenne ich, da haben wir ein medizinisches Versorgungszentrum. Mhm. Da fahren wir auch an der Autobahn immer vorbei. Ja. Genau. Ja. Dann kommen wir jetzt mal zu den alkoholischen. Bin ich mal gespannt. Also wir fangen an mit Erdbeer-Limes. Also Erdbeer-Limette. Limetten. Also ich habe eine bestimmte Dramaturgie. Erstmal dran riechen. Die sehen so ein bisschen aus wie so größere Drops. Ja, die sehen alle so aus. Die haben immer die Form. Also gibt es jetzt keine spezielle Form sonst. Das ist immer nur die Farbe unterschiedlich. Bin gespannt. Ja, was sagst du zum Geruch? Es riecht nach Erdbeere und Lime, würde ich sagen. Ja, dann greif zu. Jetzt habe ich hier von der Konsistenz her, es ist nicht so ganz, es ist so ein bisschen fester, so ein bisschen gummiartiger. Nicht ganz transparent, sondern so ein bisschen matt. Von der Struktur her sieht man es, glaube ich, auch, dass es irgendwie nicht so ganz krass industriell gefertigt ist, weil sondern hat ein paar Oberflächen, die so ein bisschen nicht so schön sind. Da merkt man quasi noch die Form. Vom Geruch her ist wirklich Erdbeer-Lime. Das passe ich mal ab. Mhm. Ja. Oh, man schmeckt den Alkohol. Mhm. Aber ich finde, man schmeckt es nicht so stark. Weißt du, was ist das für Alkohol? Mhm. Könnte irgendein Likör sein. Nee. Du bist Experte für den Alkohol. Wodka? Ja. Interessant ist, wenn du auch drin abbeißt, bei allen anderen, was wir gerade gesehen haben, ist das Innere wirklich sehr, sehr plain, also sehr homogen. Und hier sieht man so einen Schluss von kleinen Bläschen. Ja, klar. Was mich wundert, wie fühlen sie den Alkohol hinzu? Weil die Dinger werden ja erhitzt. Mhm. Das heißt, beim Zuführen wird der Alkohol verdampfen. Ja, müssen sie kurz bevor, wenn das erkaltet, muss der Alkohol genau, dazukommen. Muss dazu kommen. Ja, dann ist er weg. Mhm. Dann ist er vorhanden. Mhm. Aber ist lecker. Mhm. Kann man sagen, ja. So, jetzt wird aber, wir machen eine Steigerung. Geh mal dran riechen. Limette, brauner Zucker, rum. Genau, das ist der Cuba Libre und es riecht wirklich so. Mhm. Es riecht wirklich so. Es ist rum drin. Wollen wir auch hier so ein bisschen bräunlicher. Mhm. Auch wieder gleiche Konsistenz. Hm. Also finde ich. Mit Cola-Geschmack kommt, ja. Ja. Oder klingt, also vom Geschmack her. Große Zucker rum. Mhm. Wasser, Gelatine, Weingeist, Zitronensäure. Aroma, natürlich Farbstoff, Karamell. Überzugsmittel wieder des Kanauberwachs. Mhm. Interessant ist, wenn ich hier abgebissen habe, das Innere ist mehr durchsichtiger, also das ist feinporiger. Man sieht also diese ganzen Blasenbildung nicht so ganz extrem. Mhm. 32 Gramm Zucker. Wow. Mhm. Das ist wenig im Vergleich zu den anderen. Mhm. Ja, sehen wir erst 32 Gramm Zucker. Mhm. Aber man kann sich gut vorstellen, dass es ein Cuba Libre ist. Mhm. Ja, schon auch. Cola-Aromen kommt irgendwie durch, Rum ist da, die Limette ist irgendwie da. Mhm. Also, ist wirklich Cuba Libre zum Trinken. Zum Essen. Meine ich doch, zum Essen. So, und dann riechen. Ja, ich weiß, was es ist, naja. Aber es riecht nicht so. Riecht nicht so, das stimmt. Aber ich fand vom Geschmack her, habe das schon im Laden probiert, fand ich, also schmeckte das wirklich am echtesten. Also was es nicht so riecht. Es riecht? Ja, sag, was es ist. Also es ist Gin Tonic, aber es riecht nicht nach Gin Tonic. Es ist von der Farbe her so ein helles Braun-Grün. Mhm. Riecht, wenn du es erstmal aufmachst, eher nach Kräuter, nach irgendein bisschen kräutrig. Riecht kräutrig. Wenn du reinbeißt, in der Struktur fast ganz klar, kaum Bläschenbildung. Mhm. Und im ersten Geschmack schmeckt es nicht nach Gin Tonic, aber im Abgang, finde ich, schmeckt es sehr stark nach Gin Tonic. Nach kurzer Zeit schmeckt es sehr nach Gin Tonic, finde ich. Mhm. Ist sogar leicht bitter. Mhm, ist es, ja. Also es ist wirklich. Also wie sie das mit dem Tonic hinbekommen haben, weiß ich nicht. Also Gin ist ja kein Problem, da hat man Gin dran, das steht da drauf. Aber ich finde also auch das mit dem Tonic ist überzeugend. Mhm. Aber schon lecker. Mhm. Kann man. Also ich finde eigentlich, also als ich im Laden probiert habe, Cuba Libre und Gin Tonic haben mir am besten Geschmack. Mhm. Das Erdbeer hat mich jetzt nicht ganz überzeugt, habe es trotzdem mitgenommen. Und dann hatten sie noch Tequila. Das hat mir nicht geschmeckt. Deshalb habe ich es gar nicht erst genommen. Mhm. Kostet 4,50 die Packung. Und dann habe ich gedacht, muss ich jetzt nicht mitnehmen, weil ich es gar nicht mag. Mhm. Und Whisky, Cola und Wodka. Wodka Lemon war es, glaube ich noch. Okay. Die waren gerade nicht vorrätig. Das hatte ich die auch gekauft. Also sie hatten jetzt nur 4 da und ich habe 3 von den 4 genommen. Der, nur zur Vollständigkeit, Gin Tonic hat 32,4 Gramm Zucker. Ja, die haben die alle. Alle? Ja. Ja, tatsächlich. Abgabe ausschließlich an Personen ab 18 Jahren. Ja, ja, klar. Mhm. Nee, das hat sie auch extra gesagt. Das ist nicht für Kinder. Das war mir eh klar, aber sie hat es dann nochmal gesagt, weil sie dachte, ich bin der Familienvater, der da jetzt für alle einkauft. Genau, für Gin Tonic für alle. Und also das hat sie dann extra nochmal betont, das ist für Erwachsene. Aber ja. 30 Stück, 150 Gramm. Okay. Hm. Aber ich finde es schon, also ich finde es gelungen. Mhm. Also ich glaube inzwischen sogar, ich dachte, im Laden hatte ich den besten Eindruck vom Gin Tonic. Aber jetzt würde ich fast sagen, ist der Cuba Libre am gelungensten. Ja, ich glaube es auch. Vom Geschmack her ist der Cuba Libre am besten. Ja, finde ich auch. Ah, ich esse nochmal eins. Jetzt wollen wir darüber sprechen. Ja, das Rum-Aroma. Mhm. Finde ich schon klasse. Mhm. Ja. Kann man mit leben. Auf jeden Fall. Mhm. Interessant, ich wusste gar nicht, dass es die Kombination gibt. Ich wusste es auch nicht. Ich habe es am Laden schon draußen gesehen, neulich. Und jetzt war ich auch schon beim Probieren ganz angetan. Mhm. Und habe dann gedacht, nehme ich mit. Das schmeckt dir auch und das ist halt was Besonderes und passt so ein bisschen auch in unserem Podcast. Weil wir ja viel Alkoholisches haben. Ja, definitiv, ja. Alkoholische Getränke und das alkoholisches Essen. Mhm. Ich fand halt interessant, dass wirklich der Alkohol noch drin ist, dass man es wirklich so schmeckt. Weil ich dachte, okay, das ist das meiste, wenn man sowas hinzufügt, dann auskocht, aber. Ich hatte auch erst gedacht, naja, die tun da ein bisschen Gin, ein bisschen Rum-Aroma rein. Genau. Cuba Libre und gut ist. Ja, aber stand ja dann auch drauf, 11% Alkohol. Mhm. Und dachte, naja, das ist schon ordentlich. Und in der Tat fragt man sich, wie man das hinbekommt. Mhm. Denn ich meine, selbst wenn man es erst beim Erkalten hinzugibt, Dann kannst du nicht zu spät hinzugeben. Die muss noch flüssig sein, die Masse. Mhm. Und sich gleichmäßig verteilen. Sonst hast du ja quasi dann Stückchen, die gar nicht durchdrängt sind und manchmal nicht viel. Meine Idee war am Anfang so, okay, vielleicht sind die ja zum Schluss praktisch besprüht worden. Also mit diesem Bienenwachs, dass sie daran quasi den Alkohol reingemacht haben. Das glaube ich nicht. Denn das schmeckt durch nach Alkohol. Ja. Vor allen Dingen, wenn du das so ein bisschen zerkaut hast, kommt ja nochmal so richtig der Alkoholgeschmack durch. Mhm. Also ich glaube schon, dass das in der Masse. Ja, glaube ich jetzt auch. Also bin ich jetzt fest davon überzeugt. Aber ich dachte am Anfang, wie machen sie das? Und das war so meine erste Idee, dass man es vielleicht mit einem Bienenwachsüberzug damit zugibt und damit es dran haftet. Aber nee, ich glaube schon, dass sie das wahrscheinlich, wenn das in die Formen gefüllt wird, tun sie den Alkohol dazu, dann erkaltet das, dann geht vielleicht noch ein bisschen was verloren. Mhm. Und interessant, wirklich interessant. Ne, finde ich auch. Also kann man mal anbieten. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Ja. Ja, wir sind durch. Ja, ich merk's auch schon im Zucker. Mhm. Du wirst unruhig? Ja, ich merke das schon richtig so hebelig. Ich habe jetzt zwar Wasser zwischen ausgedrunken, das Ganze zu neutralisieren, aber es ist wirklich extrem viel Zucker. Das stimmt. Naja. Naja. Ja. Was gibt es noch zu sagen? Natürlich gibt es noch mehr. Klar, ich hätte auch bei Zuckerbund noch sehr viel mehr kaufen können, noch die ganzen Sondereditionen. Also wie gesagt, wir haben viel zuckerfrei, wir haben so eine andere Gelatinefreie mit Stärke eben. Aber ich habe mir gedacht, also vielleicht kann man da irgendwann nochmal eine Sonderedition machen. Mhm. Ich hatte gedacht, wir machen jetzt erstmal, wir gehen erstmal so mit normalen Weingummi oder Gummibonbons an die Sache ran. Ja. Ich finde es ein spannendes Thema, was es auch da gibt. Also abseits jetzt von den ganzen, sage ich mal, klassischen vier Großen, die es da gibt. Dass es dann doch wirklich da nochmal auch mehr gibt. Und auch, dass sich so Läden wie das Zuckerbund auch halten. Weil das ist ja wirklich auch preislich sicherlich jetzt nicht hier Haribo-Angebot, keine Ahnung, was so eine Packung kostet. Nee, also die 100 Gramm gehen los bei 1,50. Und diese Spezialsachen hier kosten, also diese mit Alkohol kosten 4,50 die Packung. Und dann gibt es halt diese Pizzen und so, da habe ich jetzt nicht im Einzelnen nach dem Preis geguckt. Aber wie gesagt, es geht halt bei 1,50 los. Das ist quasi so das Doppelte, würde ich sagen, von dem Preis, was man im Supermarkt kauft. Das Schöne ist natürlich, hier steht ja, die Pizza kostet die kleine 2,90 und die große ab 2,90 Pizzen und ab 6,90 hier diese großen Torten. Okay. Ja. Und Sushi 9,90. Kann man natürlich ganz schön, wenn man jetzt nicht so viel konsumiert, kann man natürlich auch schön sich zusammenstellen, weil so eine ganze Packung von einer Sorte, wenn man das nicht möchte, kann man ja so ein bisschen das Ganze zusammenpicken. Du sagtest ja, dass da relativ viele Kinder drin waren. Mhm. Das heißt, scheinbar, klar, natürlich Zielgruppe Nummer 1. Mhm. Du hast der ganze Laden noch aufgemacht. Das ist halt sehr mit diesen bunten Farben und so, eine bunte Auslage, das ist, glaube ich, spricht Kinder, glaube ich, sehr an. Wir haben auch die Lakritz-Ecke, aber habe ich jetzt nicht eingekauft. Ich bin ja nicht so der Lakritz-Liebhaber. Ich auch nicht. Und zwar überlegt, man müsste dann vielleicht auch mal was über Lakritz machen, aber das wäre jetzt nicht meine Priorität. Da müssen wir uns andere suchen, das machen. Vielleicht kriegen wir noch mal einen Experten ran, der uns da unterstützen kann. Genau. Ja. Genau. Ja. Wie geht's weiter dann? Na, wir haben noch einmal Sommerweine. Ja. Und könnten wir machen, müssen wir nicht. Sind da schon eingeräumt da. Mhm. Ein Paket ist da. In unserem Kühlschrank, Sommerwein eingeräumt. Gut. Rosé haben wir. Ja, wird ja ganz gut passen. Dreimal Rosé aus dem Rosé-Paket, wäre auch was für den Sommer noch. Sollen wir noch machen. Und dann, das wäre vielleicht was für den Winter, da liegt ja das Paket noch mit, auf dem GR steht. Das ist ja die griechische Sammlung. Und das sind aber natürlich typische griechische Rotweine, das würden wir dann im Winter vielleicht in Angriff nehmen. Aber die Zeit vergeht ja so schnell, kann man sich ja schon mal darauf einstellen. Also wir haben drei super Rosé, also aus dem Premium-Paket im Kühlschrank und dann sind da nochmal Sommerweine. Also wir können, also ich würde sagen, wir machen Rosé. Okay. Ja, finde ich eine sehr schöne und sehr gute Idee, gerade bei den Temperaturen ist Rosé eigentlich das Ideale zum Trinken. Ja. Gut gekühlt. Ja. Ja, ist ja hier. Funktioniert ja klasse. Jetzt 12 Grad eingestellt. Kann man dann ja vielleicht vor dem Konsum noch ein bisschen absenken. Sagt ja eher so 16 Grad vielleicht, 18 Grad. Nee, für Weißwein. Also für Rosé meinst du jetzt? Ja. Ja, ja. Das ist Rotwein, 18 Grad. Nee, nee, Weißwein eigentlich unter 11 Grad. Also ich habe ja in meinem Keller 11 Grad das ganze Jahr über. Und da habe ich, da ist es immer ein Tick zu warm beim Weißwein. Also müssen wir dann noch ein bisschen runterkühlen, nur wenn wir nicht trinken, habe ich gedacht, das ist schnell runtergekühlt. Genau, das kommt. In Energiesparen ans Klima denken. Genau. Der ist sicherlich sehr verbrauchsarm, dieser Kühlschrank, weil der ja so eine besondere Kondensierungsmethode auch hat. Ja. Aber ich würde es erst runterkühlen, wenn wir es trinken. Genau, das kann man ja dann machen, mal 2-3 Stunden vorher einstellen und dann haben wir das auf der gewünschten Temperatur. Mhm. Ja. Ach, noch eine Warnung bei diesen süßen Sachen. Mhm. Die sind, haben auch unter Umständen eine abführende Wirkung. Ja. Da muss man auch dran denken. Vor allen Dingen, wenn die Zuckermoleküle kleiner sind, dann reagieren die Bakterien im Darm besonders erfreut und machen sich an die Arbeit. Mhm. Und das führt natürlich dann auch zu so einer abführenden Wirkung. Deshalb sollte man auch nicht zu viele Weingummi essen. Aber ich denke, jetzt, wo wir nicht so viel haben, gegessen haben, hält sich es vielleicht in Grenzen. Ja, glaube ich auch. Das ist jetzt auch eher zum Glück nur über mal das vereinzelt probiert und keine ganze Packung gegessen. Ja. Ja, aber das tut man. Wenn man so Weingummi kauft, dann isst man und dann hat man wirklich eine Riesenmenge Zucker zu sich genommen. Ja, das stimmt. Aber ich, also es gibt Leute, die mögen das dann doch so als Brainfood. Mhm. Ich habe neulich einen Podcast mit Katascha gemacht, für ihren Podcast, aber wir haben es hier gemacht, über Sprache und Diktaturen. Kann man auch hören, können wir verlinken. Und da sah sie hier die Gummibärchen schon liegen und sagte, oh, Gummibärchen, oh. Hab ich gesagt, naja, aber wenn wir jetzt aufmachen, dann ist der Podcast erst in 14 Tagen, dann trocknen sie aus und das besteht die Gefahr, dass wir sie jetzt wegschnabulieren. Und dann war sie so ein bisschen enttäuscht, aber ich habe ihr dann andere Sachen angeboten. Wir haben ja sehr viele Süßigkeiten. Ich wollte gerade sagen, wir haben ganz viele Süßigkeiten. Das ist kein Problem. Wein wollte sie nicht, aber wir haben ja hier einiges. Ja. Genau. Kallas Podcast ist das denkangebot.org. Kann ich gleich mal verlinken. Ja, genau. Dass man auch weiß, um was es da geht. Mhm. Nee, das war auch ein schönes Gespräch. Also wer das hören will, es geht natürlich auch so ein bisschen um Politik und so. China insbesondere. Ich bin jetzt natürlich nicht so der China-Experte, aber ich kann dann doch noch ein bisschen was zur Sprache sagen. Und ja. Ich habe, also die Folge ist noch nicht draußen, sehe ich gerade. Nö, ja, das war ja gerade eben, also, vor 14 Tagen. Also das kann sich vielleicht noch ein bisschen hinziehen. Aber wir können ja trotzdem schon mal darauf hinweisen, das wird jetzt demnächst online gehen. Genau. Ich kann da sehr aus die Folge 4 empfehlen, nicht zu verbergen. Mhm. Die ist ganz gut, wenn so für die ganzen Datenpreisgeber da draußen ist das wirklich... wirklich gut. Aber wir sind ja auch schon gescholten worden wegen der Nutzung von Instagram. Mhm. Ich bin ja Facebook-Verweigerer. Und bist du quasi mittendrin. Und trotzdem bin ich mit Instagram mittendrin. Das ist schon blöd. Aber naja, es ist halt eine super Plattform, um gerade auch in Ergänzung mit unserem Podcast die Bilder anzubieten. Ja. Das kann man sonst nicht so schön machen. Darstellen, genau. Und ich meine, solange sie mich da auch einen Nickname nutzen lassen, im Gegensatz zu Facebook, ist es vielleicht noch so erträglich, obwohl natürlich durch die Verlinkung natürlich jedem klar ist, wer sich dahinter verbirgt. Mhm. Also so ganz sind das jetzt schwache Ausreden von mir. Mhm. Aber ja, ich denke, gerade für die Podcasts ist das eine gute Ergänzung. Das stimmt, ja. Meine, man kann natürlich bei den Kapitelmarken und so, das mache ich ja auch bei der Liedkultur, da kommt jetzt auch bald wieder einer, kann man halt auch Fotos verlinken und das ist auf den Apple-Geräten zumindest dann immer sehr gut. Bei Android ist manchmal ein bisschen hakelig, je nachdem welchen Podcast-Client man da benutzt. Ja, kann man alles machen. Aber es ist halt doch, also so was Fotos angeht, ist halt Instagram schon eine tolle Plattform. Das stimmt. Wir werden auch alle heute, alle Kümbärchen haben mal abge... Genau. Fotografiert. Da mache ich nachher noch eine Story raus und so. Die verlinkt man auch nochmal. Und dann kann man das, also auf unserem Account Genusscast natürlich, und dann kann man das so ein bisschen verfolgen und nochmal ansehen. Genau. Ja. Ja, ich würde sagen, dann haben wir es doch so langsam. Ja. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Du nimmst sicherlich auch was mit. Ja, na klar. Die mitgebrachten Sachen. Und ja, das Problem ist natürlich, dass man jetzt die auch essen muss. Genau. Wenn die Packungen offen sind und wenn die dann hart werden, dann schmecken sie nicht mehr. Darum habe ich jetzt zum Glück diese Kunststoffverpackung besorgt. Schon mal ganz gut. Dass man es besser irgendwie dosieren und mitnehmen auch kann. Ja. Okay, gut, dann freue ich mich auf die nächste Folge. Ich mich auch. Es gibt noch in der nächsten Folge noch ein Announcement für unsere Zuhörer. Da gibt es vielleicht was Schönes für euch, also stay tuned. Ja, genau, ist ja unsere Jubiläumsfolge. Genau, 50 Stück. Da müssen wir natürlich dann noch was machen. Genau. Klar, also es lohnt sich dann rechtzeitig einzuschalten. Ja, dann bis demnächst. Danke, bis dann, tschüss.